Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochen zwischen diesmal fantastische Woche, ja, unglaublich. Ja, es gibt ein Netzwerk, ein Social Network, ja, nicht mit Sahnehäubchen, nicht mit Wildkatzen, aber mit einem Plus. Und Google Plus ist gestartet, ja, es kam relativ überraschend für mich, sicherlich auch für viele andere. Man hatte ja, man war ja schon fast eingelullt, auf das, nein, wir machen keine Facebook-Konkurrenz, bei uns wird alles nur ja so in einzelnen Diensten gruppiert werden. Aber nein, jetzt kam auf einmal Google Plus. Ja. Ein Riesenereignis ist das auf jeden Fall. Aber bevor wir dazu kommen, eins von nicht nur Google Plus war bei Google diese Woche, ja, ist ja schon mal ein großes Ding bei den Änderungen. Nein, das Design bei vielen Google-Diensten, die schon, ja, sagen wir mal, ziemlich lange existieren, wurde geändert. So kleine Änderungen gibt es ja öfters mal bei Google, aber so das insgesamt, das Aussehen hat sich nie großartig verändert. Jetzt aber schon deutlichere Änderungen beim Design, zum Beispiel Google Mobile sieht jetzt wesentlich moderner aus, fortschrittlicher, sehr schön, wird wahrscheinlich natürlich auch ein bisschen mehr Traffic auffressen, aber ich denke, das ist auch von der Bedienung her doch schon schön erleichtert und die Schaltflächen sind immer ganz so klein, dass man hier Angst haben muss, was anders auszuwählen. Das ist schon interessant. Mail wurde auch zumindest testweise schon geändert. Man kann das neue Theme kann man da auswählen und dann sieht man also das neue Standard-Theme, wie das bei Google Mail sein wird. Auch das ist spartanisch geworden, etwas schlichter. Whitespace nennt sich das wohl, ja, komisch, aber es ist tatsächlich so und ja, es ist auch funktioneller, übersichtlicher, finde ich. Wer das übrigens nicht haben will, das wird immer die Möglichkeit geben, das alte Design auch auszuwählen, auch schön mit diesen Themes da. Genauso wie der Kalender wurde auch komplett optisch umgestaltet. Sieht auch eben jetzt viel, ja, moderner, würde ich mal sagen, aus, aufgeräumter. Ja. Und ja, das ist nur der erste Schritt. Da kommen noch Funktionserweiterungen laut Google demnächst noch dazu. Also man kann wirklich gespannt sein, was da noch kommt. Jetzt würde ich fast gesagt, ja, und das ist ja fast schon die Sensation, nein, aber eben es gab Google Plus, ja. So ein bisschen hat Google Plus offenbar mit den Designänderungen zu tun, weil die schwarze Bar oben bei Google, zumindest bei der amerikanischen Version, ich habe noch gar nicht bei der deutschen Fassung geschaut, die ist nämlich, sobald man Google Plus Nutzer ist, kommen da noch zusätzliche Punkte hinzu, wie zum Beispiel Plus, eben Benutzername, also zum Beispiel bei mir Plus Rio, ja, und hinten kommt dann eine Notifikationsbox, ja, eine Benachrichtigungsbox, wo auch dann in einem roten Feld die Nummer der aufgelaufenen Benachrichtigungen stehen, also die Anzahl. Und auch das ist auf jeden Fall deutlich zu sehen. Diese schwarze Bar gibt es dann eben auch für die normalen Benutzer, was heißt normalen Benutzer, für die Google-Benutzer, die eben noch nicht den Zugang zu Google Plus haben. Ja, das war das erste große Thema, wo ich vielleicht so ein bisschen gestockt habe. Ja, die Einladung, das war ein Riesenproblem, da habe ich mich richtig geärgert, ja, aber habe dann doch relativ schnell eine bekommen, anscheinend wegen dem Ärgern da drin. Da haben ja viele von meinen Twitter-Freunden und auch Freunden bei Google Buzz da geholfen, dass ich da die Einladung bekomme. Vielen Dank nochmal. Ja, und dann habe ich mich da rangesetzt. Oh, und ich muss schon sagen, das Werbevideo, ja, die sind ja sehr, ja, kennt man ja Werbung, ne? Immer ein bisschen übertreiben und so weiter. Ich muss sagen, ich war dermaßen erschlagen von den Möglichkeiten, die das System bietet, aber auch gleichzeitig über die Einfachheit, wie das vonstatten geht. Ja. Also normalerweise, sage ich mal, bei Google erwarte ich entweder ein ganz simples Produkt, aber dann auch wirklich simpel von der Funktion her. Das heißt, nicht wirklich viel Möglichkeit, da selbst irgendwie was zu machen. Oder eben, wie das zum Beispiel bei Google Buzz war, jede Menge Möglichkeiten, aber dafür ja eben nicht so gemacht, dass es für normale Menschen, ach, jetzt sage ich schon wieder normale Menschen, ja, also sage ich mal für Otto-Normalverbraucher eben zugänglich ist. Das heißt eben, dass sie das auch benutzen wollen. Ja, von können will ich gar nicht sprechen. Also es geht einfach darum, dass wenn etwas zu kompliziert ist, dass man das eben dann nicht benutzen will. Und es geht übrigens auch sogar vielen Profis so, ja, die einfach keine Lust mehr haben, hier für eine einfache Statusmeldung hier extreme Anstrengungen zu unternehmen. Ja. Google Buzz, mir selbst hat es gefallen. Nur das Google Plus, das verbindet so vieles. Ja. Das ist so einfach, eigentlich so einfach, wie es noch nie im Social Network vorher war. Aber dennoch hat man jede Menge Funktionen, die einem auch, sag ich mal, erleichtern, seine Privatsphäre ein bisschen zu schützen. Ich selbst habe da, wie gesagt, kein Problem. Bei mir ist eh alles public. Ja. Das ist so gut wie alles public. Aber dennoch finde ich super gut, dass es sogenannte Circles gibt. Man kann so viele Circles anlegen, wie man will. Naja gut, ob es dann wirklich so viele sind, wie man will, weiß ich nicht, aber ausreichend Circles anlegen und die selbst benennen. Ja. So kann man sich zum Beispiel verschiedene Themen machen. Ich habe zum Beispiel jetzt hier für den Podcast, ja, habe ich einfach hier eine Nachricht an den Circle deutschsprachige Benutzer geschickt, ja, die zwar auch als Follower im Circle sind, aber eben auch als deutschsprachig gekennzeichnet sind, so dass ich genau sagen kann, okay, der Podcast ist ja deutschsprachig, ich schicke es auf jeden Fall auch meinen Followern, aber also dem Circle Following, aber ich möchte auch, dass explizit nochmal die deutschsprachigen Leute in meinen Social Network Kontakten da nochmal eine Benachrichtigung bekommen in ihrem Stream, dass eben der Podcast stattfindet. Da, gut, das ist nur ein einziges Beispiel. Man hat vorgegeben, zum Beispiel Freunde, ja, Familie, Bekannte, das heißt also Leute, die man zum Beispiel schon mal getroffen hat, aber eben jetzt nicht unbedingt als Freunde einstuft, sondern eben als Bekannte, gute Bekannte etc. Oder eben dann zum Beispiel einfach nur Following, ja, das heißt die Leute, die man eigentlich nicht kennt, aber die man trotzdem verfolgen will, von denen man Nachrichten lesen möchte, ja. Und so hat man also eine schöne Abstufung und man kann dann eben, wenn man eine Nachricht schreibt, genau festlegen, welchen Circle, also welchen Kreis an Leuten eben da angesprochen werden soll. Und ist auf jeden Fall ein gutes Konzept und ich denke auch, dass es einfach genug gemacht wurde, dass es auch für Leute interessant wird, die eben jetzt nicht unbedingt hier den ganzen Tag am Computer rumhocken und in Social Networks rumgrasen, sondern auch wirklich Leute, die das einfach nur nutzen wollen und sagen, okay, ich habe hier meinen Freundeskreis, ich habe meinen Familienkreis, ich hole die Leute dann da rein und man will eben nicht dasselbe den Leuten schreiben, die jetzt zum Beispiel oder unbedingt den Leuten schreiben, die jetzt zum Beispiel Familie, ja, und Freunde. Da schreibt man auch ganz anders dann normalerweise und eben so ist das ganz gut gelöst, finde ich. Ja. Das kann man fortführen, also da möchte ich gar nicht ausschweifen, es gibt da unendlich viele Möglichkeiten, ja, wenn man sich das richtig überlegt, was man da alles mitmachen kann. Man kann zum Beispiel Business-Kontakte, ja, also Geschäftskontakte, ein eigener Circle machen und da kann man dort Nachrichten schreiben, die jetzt eben nur eben die Geschäftskontakte betreffen und so weiter. Also es sind unglaubliche Möglichkeiten, die durch diese Circles gemacht sind. Was ist die Besonderheit, die Circles? Ja, das ist ja so wie das Gruppen von Facebook. Nein, eben nicht, weil es eben wirklich einfach zu handhaben ist und man wird von vornherein quasi dazu angehalten, eben alles in Circles abzulegen. Man kann natürlich sagen, okay, ich lege alles in einen Circle rein und fertig, kümmere mich nicht drum. Ja. Aber man kriegt auf jeden Fall schon vorgegeben und kann dann quasi per Maus, per Track and Drop das Ganze dann in den entsprechenden Circle ziehen. Also man zieht praktisch den Kontakt, zieht den rein und dann ist er in diesem Circle mit drin. So, Einladung ging am Anfang, jetzt geht's leider nicht mehr. Sorry Leute, Ich würde euch gerne Einladungen schicken. Ihr könnt mir gerne mailen, wenn ihr Einladungen haben wollt. rio@thenetcast.com. Ich merke mir jetzt auf jeden Fall, aber ich kann euch nicht versprechen, wann eine Einladung kommt, weil alle Möglichkeiten, die mir bekannt sind, für inoffiziell Einladungen zu verschicken, das ging tatsächlich eine Zeit lang, die funktionieren jetzt nicht mehr, weil so viele Leute schon in dieser Testphase auf das Google Plus Netzwerk eingestürmt sind. Ja, ich weiß nicht, vielleicht war es nur ein Werbegag, ja, dass die das so gemacht haben mit diesen Einladungen, weil ja was Exklusives wollen die Leute erst recht haben. Ne? Aber ich war ehrlich gesagt verwundert, dass so viele Leute ihr Zugang zu dem Google Plus Netzwerk sofort haben wollen. Es sind schon sehr, sehr viele Nutzer drin. Ich habe jetzt innerhalb von ein paar Tagen, ja, habe ich über 200 Anfragen bekommen, Follower-Anfragen. Und die tue ich auch alle schön brav followen, klar. Die Grenze ist allerdings 5000 momentan, ähnlich wie bei Facebook. Ich hoffe, das wird noch geändert werden. Weil gerade mit diesen Circles, ja, ist es möglich, viel, viel mehr Leute zu verwalten und zu... mit denen zu interagieren, ja, weil auch das, was man angezeigt bekommt, kann man links neben noch filtern, da ist also auch eine Anzeige drin, welchen Circle man zum Beispiel sehen will oder ob man jetzt alles sehen will, also der Stream sozusagen, aber wenn man zum Beispiel sehen will, was haben meine Verwandten geschrieben, also Familie, zack, klickt man da drauf und da sieht man die Nachricht oder was haben meine Freunde geschrieben, zack, das sind die Nachricht. Und so weiter und so weiter. Also so wie man die Circles eben gemacht hat, so kann man die auch abrufen und kann damit ganz schön den Stream übersichtlich gestalten. Ja. Ich finde es interessant auf jeden Fall. Klar, es bleiben natürlich ein paar Fragen offen. Wird das wirklich die normalen Benutzer ansprechen? Wann wird Google das offiziell starten, das heißt, dass alle Zugang haben und wie wird dann die Interaktion tatsächlich aussehen? Momentan habe ich gesehen halt, die meisten Leute, die ich dort finde oder die mich followen und die ich zurückfollow, die haben eben mit Computer zu tun, klar, logisch, das sind ja mehr oder minder die Geeks und die Nerds, ja. Das war ja auch bei Buzz schon schön dann, diese Interaktion, die da aufflammt, ja, und fantastisch ist einfach. Nur, um zu sagen, wie das jetzt zum Beispiel mit Familie oder mit engen Freunden oder sowas ist, ja, eben der Vergleich, sagen wir es knallhart, der Vergleich zu Facebook eben, wo eben nicht nur wie bei Twitter etwas, ja, hier raushauen, sondern eben auch mit Leuten in Kontakt kommen, Familienmitglieder etc., Freunde, die eben nicht so in diesem ganzen Bereich zugange sind. Ja. Die harte Frage wird natürlich sein, sind die Leute, auch wenn das super gut ist von der Bedienung, super einfach, alles wunderbar, ja, sind die überhaupt bereit dazu, jetzt Facebook zu sagen, okay, ich gehe jetzt auch auf Google Plus oder ja, Facebook, nee, das will ich jetzt nicht mehr, das war mir eh die ganze Zeit ein Dorn im Auge, ich meine, alle haben gejammert, alle jammern über Facebook, ja, über die Privatseinstellung und oh, die Privatsphäre und die Einstellung und alles so kompliziert und blablabla. Ja, aber hier, jetzt hätte man dann demnächst die Möglichkeit, dann werden wir mal sehen, ob die Leute das auch wirklich machen oder ob die dann bequemlich sind, das dann lieber zu akzeptieren, aber ja, okay, ich bin jetzt schon bei Facebook und dann brauche ich jetzt nicht noch mal anders zu sein. Ja. Das befürchte ich ehrlich gesagt auch. Ja. Weil die Leute sind halt wirklich da ein bisschen ja, träge, sage ich mal, was da was das anbetrifft. Hier für die Nerds und für die Geeks ist das klar. Oh, endlich super, zack, machen wir hier einen Account, wupp. Aber andere Leute, oder viele andere Leute sagen dann eventuell, da muss ich ja einen Account anlegen oder ich bin ja aber jetzt schon bei Facebook und da sind meine Bekannte und so weiter. Und das ist eben ein Riesenproblem. Ich hoffe inständig, dass Google etwas von dem Buzz-Problem gelernt hat. Und sind wir ganz ehrlich, Buzz, so gut ich es finde, es ist ein einziges Problem. Es war schlimm eingeführt, negative Schlagzeilen, Man sagt zwar, negative Schlagzeilen sind besser als überhaupt keine Schlagzeilen, aber es gab ja auch keine Werbung, sodass das Negativ-Image dermaßen stark ist, ja, dass allein schon die Erwähnung von Google Buzz bei vielen Leuten ein was denn das ausruft, ja, oder bewirkt. Und das darf natürlich nicht sein. Und ich hoffe inständig, dass Google eins kapiert hat. Wenn man so ein Netzwerk durchdrücken will, obwohl schon ein übermächtiger Gegner, sage ich mal in Anführungszeichen, nämlich Facebook auf dem Markt ist, dann geht das nur mit einem. Werbung, Werbung, Werbung und Public Relation, könnte man auch sagen Werbung. Es muss klar sein, dass hier weit, ganz auf ganz breiter Basis Werbung geschaltet werden muss. Das muss überall sein. Fernsehen, Radio, Printmedien, Internet. Wenn Google denkt, die könnten ein paar Anzeigen im Internet schalten und dann die entsprechenden Leute dazu animieren, eben die Otto-Normalverbraucher dazu animieren, ihre Freunde auf Google Plus zu holen, dann kann man das vergessen. Das wird nichts werden. Das wird nichts werden. Zumindest hier in der Region Europa wird das nichts werden. Das kann ich jetzt schon sagen. Ich hoffe, dass die Marketing-Experten bei Google das genauso sehen, weil die haben schon etliche Dienste in den Sand gesetzt, wo ich sage, das war reines Marketing. Aber das Marketing ist eben nicht vorhanden und dann klappt's eben nicht. Und wenn man sowas hat wie Facebook, dann muss den Leuten das so schmackhaft gemacht werden, dass die Leute sagen, ich probier mal dieses Google Plus aus. Dass man anrufen kann bei seinem Bekannten, der überhaupt vom Computer überhaupt keine Ahnung hat und sagt, du hast die Werbung im Fernsehen gesehen mit dem Google Plus, da habe ich mich gerade mal angemeldet, ich schicke dir meine Einladung und der sagt dann, ach ja, stimmt, das habe ich auch gesehen. Ah ja, das möchte ich mal sehen, das möchte ich mal angucken. So, und schon hat man ein paar Leute drauf und die haben wieder Bekannte, die sie dann einladen und so weiter und so weiter und so weiter. Man muss bedenken, eben Facebook hat einen riesen Vorsprung und da wird es schon ziemlich schwer, den Leuten klarzumachen, dass sie jetzt bei Google Plus reingehen sollen, obwohl ja alle Bekannte bei Facebook sind. Ja, wird schwierig. Ja. Und genau das wird eben die Aufgabe sein von einer riesen Werbekampagne, die hoffentlich dann bei dem offiziellen Start von Google Plus hier folgen wird. Zu optimistisch? Ja, ich weiß, es ist ziemlich optimistisch. Google und eine riesen Werbekampagne, das passt irgendwie so gar nicht zusammen, weil die das in ihrer Vergangenheit einfach immer nicht gemacht haben, so in der Art. Ja. Ich habe immer darauf gehofft, wir sind ja schon bekannt genug, da machen wir ein paar Anzeigen in unserer Suchmaschine, ja, oder so. Das Einzige, was vielleicht interessant war, die Erfahrung, die mit Google Chrome gemacht haben, mit der Fernsehwerbung und auch Plakatwerbung, die überall zu sehen war, auch in Deutschland, das war schön. Ich hoffe, dass da die Erfahrung positiv war, so dass die das auch als nutzvoll ansehen bei Google Plus. Ja. Google Plus ja bietet neben den Circles übrigens noch was ganz anderes, nämlich eine Video-Chats oder ein Chat-Konferenzsystem, Videokonferenzsystem, das so ganz anders ist. Ja, also man kann da so seine Circles, also die Leute, die man eben da festgelegt hat, einladen zu einem sogenannten Hangout. Ja, und das ist, ich finde das fantastisch. Ja, dann kann man quasi dort die Leute direkt einladen und man startet, ohne dass man großartig hier Software und so weiter installiert, startet man dann den Videochat und die viele verschiedene Leute können dann eben da tatsächlich in dieser Konferenz teilnehmen und auch schön der Algorithmus, der dort eingesetzt wird, nämlich sobald jemand das Wort ergreift, also der am lautesten spricht, ja, hört sich komisch an, ist aber so, der kriegt sozusagen die Stage, ja, also die Bühne und dann schwenkt quasi die Kamera sozusagen auf den und der wird dann groß angezeigt, ja, und wenn dann eben er aufhört zu sprechen, ein anderer fängt an, dann wird eben die Kamera auf den geschwenkt und so weiter, also so richtig, ohne dass man was macht, ja, das ist richtig schön, da kommt richtig schönes, ja, sagen wir mal, Konferenzfeeling auf und das wird ja auch so, dieses System wird ja auch bei vielen teuren Konferenzsystemen in Firmen benutzt, so dass automatisch eben der Sprecher auch tatsächlich angezeigt wird und man nicht sehen muss, das kleine Icon da unten, das spricht gerade. Ja. Mein Icon spricht, Hilfe! Aber dann wird es eben gleich hochgezoomt und man hat den Sprecher eben dann immer prominent in Szene gesetzt. Sehr schön. Leider, und das ist auch ein Nachteil, ich hoffe, das wird sich noch ändern, dieses Hangout ist nicht mobil verfügbar. Umgekehrt ist das sogenannte Huddle ebenfalls nicht auf dem Desktop verfügbar. Ein Huddle, damit kann man Leute in einen Textchat sozusagen einladen, wie ein kleiner Chatroom, ebenfalls mit seinen Circles. Und dann kann man loslegen. Kann natürlich auch einzelne Leute übrigens, wenn ich sage Circles, heißt immer, man kann auch einzelne Leute direkt einladen, ohne dass man den Circle komplett einladen muss. Ja, also. Ja, und dann kann man eben dort auch interagieren, wie sagen wir mal mit dem G-Talk, nur eben, dass das in einem schönen Chatroom ist, wo dann eben ein paar Funktionen mehr sind. Ich habe das vorhin, kurz vor der Sendung wurde ich übrigens in so ein Huddle eingeladen. Ich konnte leider nicht viel chatten, weil ich ja die Sendung vorbereiten musste. Und ja, das ist eine sehr, sehr schöne Sache. Was noch? Sparks ist momentan noch in der ja, Erprobung, könnte man sagen. Also die ändern da ständig noch an Sachen herum, die doktern da noch herum. Dieses ja, Sparks, das ist eben dazu da, um Themen zu überblicken, die man auch dann einfach per Share-Button verteilen kann in seinen Circles oder eben auch Public. Ja, also das heißt, man kann statt Circles kann man auch sagen Public und dann wird es als ganz öffentlich in seinen Stream reingetragen. Ja. Also man sieht, es gibt Möglichkeiten, sehr viele Möglichkeiten. Weiterhin Fotos, ja, und das wird ein interessant, das ist eine ganz interessante Sache, ja. Fotos kann man direkt vom Handy hochladen. Momentan gibt es die Android-Applikation dafür. Da gibt es sogar eine Funktion, um automatisch die Bilder, wenn man das natürlich möchte, muss man einschalten, automatisch im Hintergrund die Bilder hochzuladen. Da kann man auch auswählen, ob das immer passieren soll oder zum Beispiel nur, wenn man mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist, um Traffic zu sparen. Da lädt ihr alles hoch in ein privates Album bei Picasa und ja, also für mich ist die Funktion Gold wert. Ich habe mir gerade vor kurzem eine App gekauft, deswegen, die das macht, die ja trotzdem sehr, sehr gut ist, App-Uploader, aber das macht es praktisch für Picasa selbst direkt auch. Und das ist einfach. Das zeigt mal wieder, dass hier auch die Android-App von Grund auf schon mal sehr, sehr überdacht wurde. Ich meine, das ist die Version 1.0.2, die es momentan gibt. Und da muss ich schon sagen, für diese Versionsnummer top. Ja. Gut, aber bleiben wir bei Google Plus allgemein oder Google Plus. Eben diese Fotofunktion integriert mit Picasa bietet natürlich jede Menge Möglichkeiten. Man kann sehen, welche Fotos man auf dem Handy hatte, kann die dann einfach anklicken, ja, die wo automatisch hochgeladen werden, werden dann auch prominenter platziert, dass man einfach nur noch per Mausklick dann sich dieses Bild in ein Posting quasi reinladen kann. Und ja, ansonsten ist eben diese Integration sehr, sehr gut, dass man auch auf seine Alben zugreifen kann, aus dem Google Plus heraus, also auf seine gesamten Picasa-Alben. Und ja, das macht also schon mal Riesenlaune, da dann was zu sharen, ja, also weiter zu verbreiten, da in diesen Circles, in diesem Stream. Also im Prinzip ist es so, man macht ein Bild, ja, das wird dann automatisch hochgeladen, dann geht man da rein in die Google Plus-Applikation, schreibt zum Beispiel eine Nachricht, ja. Oder auch im Web, weil es wird ja automatisch hochgeladen, ist es natürlich auch im Web. Geht dorthin, schreibt eine Nachricht, klickt das Bild an, es wird mit angefügt, dann wählt man eigentlich nur die Circles aus, ja. Zum Beispiel, okay, Familienmitglieder, zack, kriegen das und wupp, schickt es weg und zack. Sehr, sehr schön. Was es dann eben an Bonus noch gibt für die Google Plus Nutzer. Das hat mich sehr verwundert, nämlich unlimitierten Speicherplatz bei Picasa. Und das ist auch gleichzeitig eine Antwort auf Flickr, und zwar eine, die sich gewaschen hat. Denn nicht nur, dass es jetzt eben Erweiterung gibt, dass man zum Beispiel jetzt auch Bilder hochladen kann, auch wenn der Inklusivspeicher verbraucht ist. Die Begrenzung ist dann nämlich 2048 mit 2048. Ja. Das heißt, die Bilder lädt man, wenn man die dann hochlädt, dann werden die automatisch runterskaliert, sobald man nicht mehr genug Platz hat. Kann aber bei dieser Auflösung 2048 mit 2048 beliebig viele Bilder hochladen, also so wie die eben, was Picasa eben grundsätzlich erlaubt. Das ist schon eine fantastische Sache, aber nicht nur das. Alle Bilder, auch die man bereits schon längst drauf hat auf dem Album, ja, alle Bilder, die eben geringer sind als 2048 mal 2048 von der Auflösung her, die werden überhaupt gar nicht mehr in diesem Webspace berechnet. Das heißt, ich hatte vorher 3,98 Gigabyte an Bilder drauf, die berechnet wurden. Ja. Da waren schon nicht mehr dabei die 800 mal 800 Bildpunkte, ja, weil die wurden ja vorher schon abgerechnet. Auch die waren die ganze Zeit oder eben für Google Plus Nicht-User sind die jetzt frei. So, und sobald man Google Plus freigeschaltet hat, sind eben auch die Bilder, die eben größer sind bis 2048, die größte Kantenlänge, sind eben jetzt auch frei. Und ich hatte dann statt eben diesen 3,9 irgendwas, habe ich auf einmal nur noch 1 Gigabyte Space verbraucht und habe jetzt genug Platz weiter, um das zu machen. Ich habe mir dann natürlich Webspace vorher schon geholt bei Google. Und ja, jetzt habe ich wieder deutlich mehr Platz. Ich habe quasi um die 3 Gigabyte habe ich quasi geschenkt bekommen an dem Tag, an dem ich Google Plus Nutzer geworden bin, für die Bilder. Es ist unfassbar und ich finde das so interessant, hat mich freudig überrascht, und da hoffe ich, dass das dann auch in Zukunft so beibehalten wird. Ja. Ist ja, wie gesagt, wir müssen ja bedenken, es ist alles noch hier nicht ganz offiziell, ja, da kann es also immer wieder sein, dass es da noch Änderungen gibt. Ja. Also durchaus. Das muss man immer sehen bei diesen ganzen Frühnutzungsterminen, ja, bei diesen ganz Frühnutzungsgeschichten. Ja, also jetzt geht's natürlich rund. Ja, ein super einfacher, funktionierender Videochat wird in dieses System oder ist in diesem System integriert. Das ist ja schon mal fantastisch. Das ruft natürlich auch jetzt Facebook auf einen Aktionsplan. Man muss Facebook auf einen Aktionsplan rufen, weil diese Funktion, dieses Hangout, das hat wirklich die Fachwelt zumindest mal total begeistert. Und das ist das Killer-Argument momentan für Google Plus. Und siehe da, Facebook soll demnächst tatsächlich jetzt auch Skype integrieren. Ja, auf ihrer Plattform, und das wäre natürlich dann eine direkte Antwort, wobei ich glaube, das steht schon oder ist schon länger geplant, deswegen wird es wohl auch, wenn sich das Gerücht hier bewahrheitet, auch relativ schnell gehen, dass das auf einmal bei Facebook auftaucht. Ja. Die werden da sicherlich jetzt nicht zugucken, wie die Fälle davon schwimmen. Nur, ja. Ich meine, die Idee wäre natürlich gut, weil gerade Skype ist ja auch schon extrem weit verbreitet. Und was liegt danach jetzt zu sagen, okay, oh, Google hat seinen eigenen Videochat-Dienst gemacht, aber wir benutzen gleich Skype. Da haben wir gleich schon zig Tausende von Usern, die eben die Software installiert haben. Andersrum ist natürlich so, bei Google Plus braucht man diese Software nicht zu installieren. Ja. Wer den Chrome-Browser hat, da funktioniert es einfach. Bei anderen muss man natürlich ein Plugin installieren, aber das ist wirklich nur ein Plugin für zum Beispiel Firefox und dann kann man es auch nutzen. Von daher ist es ja so ein Kopf-an-Kopf-Rennen dann, was da stattfindet. Ja. Ich meine, solange das dem Benutzer egal ist, ob er eine Software installieren muss oder nicht, dann ist es auch okay. Ja, also, wenn er da nichts weiter machen muss, kann man ja nichts dagegen sagen. Aber Facebook, ne, die werden, wie gesagt, nicht dazu gucken, denke ich, wie Google jetzt den Markt versucht umzudrehen. Ja. Gut, die hätten natürlich viel zu tun, zunächst mal brauchen die eine richtige, gute, offizielle Applikation, zumindest für Android. Die Version, ich weiß, bei iPhone, bei iOS weiß ich das nicht. Also die Facebook-App für Android ist eine Katastrophe. Die habe ich sogar wieder deinstalliert, weil es einfach hinten und vorne nicht hingehauen hat. Furchtbar. Die Messaging-Systeme sind nicht kompatibel. Also auf Facebook wird ja geraume Zeit das neue Messaging-System getestet. Wer das ausgewählt hat, der hat massive Probleme mit der Facebook-Mobil-App. Teilweise werden da die Nachrichten gar nicht mehr angezeigt. Ja. Und so weiter und so weiter. Das war sehr ärgerlich. Und deswegen hatte ich die deinstalliert, hatte mal ein Third-Party-Programm dafür heruntergeladen, die das System besser macht. Ah, so sieht das aus. Und hier hat Google Plus eine Riesenchance, ja, das da besser zu machen. Und natürlich warten viele auf die iOS-App von Google Plus. Und da muss man mal schauen, ob Apple die durchlässt. Ja. Weil so ein paar Funktionen werden ja doch dann dupliziert, beispielsweise der Videochat. Ja, vielleicht dauert es deswegen auch so lange. Aber das wäre schon heftig. Also wenn Apple diese App jetzt für Google Plus ablehnen würde, ich weiß nicht, ob das bei den Benutzern dann auf so viel Gegenliebe stoßen würde. Selbst bei den Apple-Fans, die eigentlich alles, die eigentlich immer sagen, okay, was Apple nicht mag, das mag ich auch nicht. Aber bei der Sache, ich weiß nicht, das ist so ein großes Ding, ob da vielleicht nicht doch dann ein bisschen Kritik kommen würde an Apple. Ja. Also wollen wir hoffen, dass die Google Plus App bei iOS durchgeht. Bei Android, wie gesagt, schon verfügbar. Boah, ja, also Facebook unter Druck. Twitter gerät auch unter Druck, aber diesmal nicht von Google Plus, beziehungsweise, naja, vielleicht doch, aber die Wettbewerbsschützer machen jedenfalls Twitter momentan das Leben in den USA ziemlich schwer. Die wollen nämlich schauen, ob Twitter die Marktmacht missbraucht. Da haben wir auch gefragt, oh nee, also Twitter hat doch keine Marktmacht in dem Sinne. Ich meine, Facebook hat 600 Millionen Nutzer. Twitter wie viel? 7 Millionen? Ich weiß nicht. 10 Millionen? Keine Ahnung. Aber jedenfalls bei weitem nicht so viel wie Facebook. Gut, Marktmacht vielleicht aus dem Grund heraus, es wird auch angesprochen, dass zum Beispiel immer mehr Third-Party-Clients gekauft werden. Unter anderem wird TweetDeck da noch erwähnt. Finde ich auch, dass man da aufpassen muss, dass nicht alle Tools hier unter Twitter-Kontrolle sind, weil die ja eigentlich auch so anders gestartet haben. Ja, also die sind da mit der Community gestartet und jetzt soll auf einmal alles geändert werden, nachdem sie groß genug ist. Das könnte man schon als Problem sehen für die Wettbewerbsschützer. Ja. Aber naja, es ist schon etwas seltsam. Wobei momentan werden die wahrscheinlich eher die Probleme Richtung oder aus Richtung Google sehen, weil man ist sich im Internet noch nicht so ganz einig, was ist jetzt Google Plus eigentlich direkt? Ist das jetzt ein Facebook-Killer? Ist das jetzt ein Twitter-Killer? Oder ist es ein Buzz-Killer? Oder ist es gar kein Killer? Aber ich denke, dass es doch Richtung Facebook eher geht, weil von dem Funktionsumfang ist auf jeden Fall nicht mit Twitter zu vergleichen. Ja. Twitter 140 Zeichen, Google Plus, ja, ganze Artikel mit Bilder, eventuell Video und so weiter und so weiter. Also das kann man nicht vergleichen. Ja, also gut, da werden wir in den nächsten Wochen, Monaten noch sicherlich total beschäftigt damit sein, mit diesem Google Buzz. Ich möchte es jetzt erstmal damit verwenden lassen, schon ganz trockener Hals hier, das viele Dauerquatschen. Ja, aber er sprudelt so richtig aus mir raus. Das kann, wie gesagt, das jetzt hier mit einem Beitrag gar nicht ganz abhandeln. Ja, schade, dass hier momentan in den Kommentaren da keine Reaktion erfolgt, aber ist ja klar, ich meine, wir haben Montag und ja, da ist es natürlich jetzt schlecht, gerade um die Uhrzeit, ja. Es sei denn, die Leute in der Firmen würden da dann jetzt auf ihre Arbeit pfeifen und würden stattdessen den Podcast anhören. Ich glaube, das wird schwierig werden. Ja. Auf jeden Fall, wir werden das da noch vertiefen. Vielleicht machen wir auch mal ein Hangout hier in der in der Wochensicht, wo ihr dann mal ja, direkt reinschalten könnt. Ja, aber das muss ich dann vorher ankündigen, weil die Leute müssen ja wissen, dass das dann live auch weiterverbreitet wird. Ne? Ja, das muss man vorher erstmal, ja, dann sagen. Ne? Ja, Leute, ich meine, wie gesagt, ich habe jetzt hier über eine halbe Stunde, fast 40 Minuten schon gequatscht über Google Plus. Damit möchte ich es auch erstmal für heute bewenden lassen. Und wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Kommentare, ihr könnt mich erreichen unter Twitter @Rio und da soll ich jetzt schon gleich sagen, unter Google Plus könnt ihr mich auch erreichen, Rio Cook. Und ihr könnt auch mir eine Mail schreiben, mit rio@thenetcast.com, oder ihr schaut auf die Kommentare, das ist immer sehr, sehr toll. Da freue ich mich immer wirklich wahnsinnig darüber, wenn Kommentare im Begleitblog dazu existieren oder die Begleitseite unter wochensicht.thenetcast.com. Oh, so, dann wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, halt die Ohren steif und verliert euch nicht allzu sehr in den Weiten des Google Plus Netzwerkes. Tschüss!